Kapitel 6. Jetzt gehe ich schon das vierte Mal um das Hotel. Aber das hilft auch nichts. Ich muss ja trotzdem hinein. Dorstal wartet. Vielleicht ist er nervös. Wenn ich zu Paul gehe und ihm alles erzähle, dann tötet er ihn. Da bin ich sicher. Dorstal hat bestimmt Angst. Aber, Herr von Dorstal, ich erzähle Paul nichts. Sie müssen keine Angst haben. So. Jetzt bin ich wieder im Foyer. Dorstal sehe ich nirgends. Aber Paul ist da. Else, wo bist du gewesen? Ach, Paul. Ich war im Wald. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Es ist so schön draußen. Warum sagst du uns nichts? Mutter hat schon gedacht, du... Es tut mir leid, Paul, aber ich habe so starke Kopfschmerzen. Wie gut ich lügen kann. Ich gehe noch einmal kurz aufs Zimmer, dann komme ich wieder. Was will denn der Portier von mir? Schon wieder ein Telegramm? Von Mama? Schon wieder eine schlechte Nachricht? Oh Gott, vielleicht hat sich Papa... Aber wenn Papa tot ist, ist alles in Ordnung. Dann braucht er keine 30.000 mehr. Und dann muss ich nicht zu Dorstal. Oh, ich bin ein schlechter Mensch. Wie kann ich so etwas denken? Bitte, Papa, du darfst nicht tot sein. Alles. Nur nicht tot. So, jetzt bin ich endlich im Zimmer. Jetzt kann ich das Telegramm aufmachen. Papa braucht 50.000, nicht 30.000. Sonst alles verloren. Mutter. 50.000. Noch mehr. Das ist doch kein Problem, Herr von Dorstal. Natürlich, Fräulein Else, kein Problem. Aber Sie müssen dann schon ein bisschen mehr. Aber das kann er doch nicht tun, oder? Nicht wegen 20.000. Und außerdem bin ich nicht schön genug für 50.000. Sie können froh sein, Herr von Dorstal, dass ich nicht 100.000 koste. Aber vielleicht glaubt Dorstal, ich will die 20.000 für mich. Ich muss ihm das Telegramm zeigen. Zuerst gebe ich es ihm. Dann muss er das Telegramm an Fiala schreiben. Und erst dann ziehe ich mich aus. Aber wie mache ich das? Wohin lege ich meine Kleider? Auf Dorstals Bett? Auf seinen Stuhl? Seinen Tisch? Nein, ich will nicht, dass meine Kleider bei Dorstal liegen. Ich ziehe mich schon hier nackt aus und gehe nur mit dem Mantel zu ihm. Ja, das ist gut. Und nach den 15 Minuten gehe ich weiter zu Paul. Der bringt Dorstal um. Das Telegramm an Fiala habe ich dann ja. Und dann gehe ich in mein Zimmer, nehme das Veronal und schlafe ein. Für immer. Aber nein, dann fängt das Leben erst richtig an. Dann werde ich die neue Else. Die 50.000 gebe ich Papa, aber die nächsten 50.000 nehme ich für mich. Ich kaufe mir neue Kleider und neue Schuhe. Und die nächsten 50.000? Was kann ich dafür, dass ich so gut aussehe? Einmal helfe ich dir, Papa, einmal und dann nie wieder. Ich gehe weg von dir, von Mama, von Rudi, weg aus Wien. Ihr seht mich nie wieder. Ich muss mit Fred reden. Fred weiß sicher eine Lösung. Aber jetzt ist er nicht hier in San Martino. Jetzt kann er mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen. Nur das Veronal. Ich gebe die Tabletten gleich ins Glas. 5 gebe ich ins Wasser und 5 lege ich daneben. Dann kann ich es trinken, wenn ich will. Aber ich muss nicht. Ich muss gar nichts. Ich muss mich nicht umbringen. Ich muss auch nicht zu Dorstey ins Zimmer. Warum gerade Dorstey? Der soll mich sehen? Mich? Nackt? Else, die junge Göttin. Nein. Wenn einer mich sieht, sollen auch die anderen mich sehen. Ich gehe hinunter zu den anderen Gästen. Jetzt sofort. Alle sollen mich sehen, die ganze Welt. Und dann kommt die Villa am Meer, die schönen Männer, die Freiheit, die weite Welt.